Erster, dies ist eine Botschaft über das Tal der Offenbarung. Warum sind alle deine Leute auf die Dächer gestiegen? Zweiter, du bist eine laute Stadt, voller Jubel. Deine Toten wurden nicht im Kampf getötet. Dritter, alle deine Anführer flohen zusammen. Sie wurden ohne Kampf gefangen. Alle, die man fand, wurden gefangen, auch wenn sie weit geflohen waren. Vierter, darum sage ich, schaut weg von mir. Ich muss bitterlich weinen. Versucht nicht, mich zu trösten. Ich trauere um mein Volk, das zerstört wird. Fünfter, denn der Herr, der Gott der Heere, brachte einen Tag der Angst. Es war ein Tag der Zerstörung und Verwirrung im Tal der Offenbarung. Mauern fielen, und Geschrei hallte in den Bergen. Sechster, Elam nahm seinen Köcher. Wagen mit Männern und Reiter kamen. Kir zeigte seinen Schild. Siebter, deine schönsten Täler waren voll mit Wagen. Reiter stellten sich an den Toren auf. Achter, Gott nahm den Schutz von Juda weg. An diesem Tag schautet ihr auf die Waffen im Waldhaus. Neunter, ihr saht, dass die Mauern der Stadt Davids viele Risse hatten. Ihr sammeltet das Wasser des unteren Teiches. Zehnter, ihr prüftet die Häuser Jerusalems. Ihr risst die Häuser ab, um die Mauer zu stärken. Elfter, ihr machtet ein Becken zwischen zwei Mauern für das Wasser des alten Teiches. Aber ihr schautet nicht auf den, der dies alles machte. Ihr dachtet nicht an den, der es lange geplant hatte. Zwölfter, an diesem Tag rief der Herr, der Gott der Heere, zum Weinen und Klagen. Er rief dazu, sich die Haare abzuschneiden und Trauerkleidung anzuziehen. Dreizehnter, aber es gab Freude und Jubel. Man schlachtete Rinder und Schafe. Man aß Fleisch und trank Wein. Sie sagten, lasst uns essen und trinken, denn morgen sterben wir. 14. Der Herr, der Gott der Heere, sprach zu mir, diese Sünde wird euch nicht vergeben. Ihr werdet sterben, bevor sie vergeben wird, das sagte der Herr, der Gott der Heere. 15. So spricht der Herr, der Gott der Heere, geh zu diesem Verwalter, zu Sebna, dem Hausminister. 16. Was hast du hier? Wen hast du hier? Warum hast du dir hier ein Grab bauen lassen? Er lässt sich sein Grab hoch oben bauen, eine Kammer im Felsen meißeln. 17. Bald wird Gott dich wegwerfen, Mann. Er wird dich festpacken. 18. Er wird dich wie einen Ball in ein weites Land werfen. Dort wirst du sterben. Dorthin kommen deine schönen Wagen. Du bist eine Schande für das Haus deines Herrn. 19. Ich werde dich aus deinem Amt stoßen. Man wird dich von deinem Platz herunterreißen. 20. An jenem Tag werde ich meinen Diener Eliakim rufen. Er ist der Sohn des Hilkia. 21. Ich werde ihm dein Gewand anziehen. Ich werde ihm deinen Gürtel fest umlegen. Ich werde ihm deine Macht geben. Er wird ein Vater für die Bewohner Jerusalems und für das Haus Juda sein. 22. Ich werde ihm den Schlüssel des Hauses Davids geben. Wenn er öffnet, kann niemand schließen. Wenn er schließt, kann niemand öffnen. 23. Ich werde ihn wie einen Nagel an einem festen Ort einschlagen. Er wird ein Ehrenplatz für sein väterliches Haus sein. 24. Die ganze Familie seines Vaters wird sich an ihn hängen. Kinder und Enkel, alles kleine Geschirr. Das sind Schalen und alle Krüge.